Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anmerkung. Nein, das ist der falsche Podcast. Zur Blaupausen für eine bessere Welt. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer wieder falsch sage, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich es nicht so häufig mache. Also, das alleine Podcasten. Ja, mir ist aufgefallen, dass mein letzter Podcast schon eine Weile her ist. Und zwar schon knapp 2 Jahre her tatsächlich. Also im Januar 2016 habe ich meinen letzten selbstständigen Podcast aufgenommen und habe ihn gestern Abend gefunden und habe mich sehr darüber gefreut. Das war doch schon ganz amüsant, wie ich da so geredet habe. Nicht schlecht, ja, da war ich da ganz gut. Ja, ich war ja nicht ganz untätig seit der Zeit, sondern habe ein bisschen was gemacht. Und zwar, ich habe zwar nicht gepodcastet, aber ich habe gevloggt. Leider hat keiner was von diesem Vlog, weil ich ihn einfach nicht online stelle, weil ich da sehr viele persönliche Dinge mitteile, die ich vielleicht doch nicht mit der ganzen Welt teilen. Ja, doch schon. Ich möchte schon mit der ganzen Welt teilen. Mit 1-2 Leuten nicht. Also, ganze Welt minus 2-3. Okay, 1-2-3. Weiß ich nicht. Vielleicht ein paar mehr. Keine Ahnung. Also, nie nicht. Ja. Und deswegen war der mein Vlog teilweise halt nur privat. Offline. Ja, aber was ist seitdem passiert? Also, sind ja fast 2 Jahre vergangen. In meinem letzten Podcast habe ich mich beschwert, dass es nicht so viel in meinem Leben passiert. Ganz wichtig, also eines der wichtigsten Dinge eigentlich, die mir so spontan einfallen, ich habe das Schlafzimmer heute ausgemistet. Ja, ich habe heute mein Schlafzimmer aufgeräumt, ausgemistet. Eine Jahrhundertaufgabe. Ja, also es ist jetzt auch ein bisschen mein Lieblingsraum. Also ich sitze jetzt ja auch mitten im Schlafzimmer, mitten in dem aufgeräumten Schlafzimmer und freue mich drüber, dass es doch relativ viel Platz ist. Also ich weiß nicht, ob mein Vermieter jetzt spontan mehr Miete haben möchte oder sowas, aber ist doch ganz gut geworden. Also ja, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Das kann sich sehen lassen, das kann sich... Ja, natürlich wird jetzt keiner von euch in mein Schlafzimmer kommen und sich angucken, aber es kann... Also, jetzt könnte jemand kommen. Also jetzt könnte sich jemand kommen und sich das angucken. Also ist ja okay. Also sonst nicht, aber jetzt ja. So. Ja, ist auch ganz, ganz gut geworden. Bin zufrieden mit meiner Arbeit. Aber ist ja nicht alles, was passiert ist. Es wäre ein bisschen traurig, wenn das Einzige, was in 2 Jahren passiert ist, dann nur das Aufräumen des Schlafzimmers wäre. Nein, ich habe auch gestern das Bad geputzt. Kracher. Der ist geil, Alter. Wahnsinn, hätte keiner kommen sehen. Nee, nicht mal ich. Ja, also tatsächlich außer dem Winterjahre, also ich kann ja mal kurz einfach die äußeren Umstände jetzt beschreiben, was jetzt gerade so um mich herum passiert. Also wir haben heute den den 4. November 2017. Es ist ein Samstag. Es ist relativ schönes Wetter draußen. Relativ mild, so wie es heißt. Ich war noch nicht draußen, weil, wie gesagt, ich den ganzen Tag, den ganzen Vormittag mit beschäftigt war, das Schlafzimmer zu reinigen. Ja, wir haben jetzt 3:45 und Carsten schaut Fußball. Also wir sind immer noch zusammen, nach wie vor. Falls ich jemals erwähnt haben sollte oder nicht erwähnt haben sollte, ich habe jemanden in meinem Leben, den ich in meinem Schlafzimmer mit aufnehme und mit dem ich mein Schlafzimmer teile. Ist auch geräumt, Schlafzimmer gemerkt. Ich gucke gerade Fußball und ich habe gedacht, komm, nutzt du mal die Zeit, nimmst du mal einen Podcast auf. Ja, ich kann da kurz mal durchgehen, was in den letzten 23 Monate? Sind es 22 Monate? Ich muss kurz drüber nachdenken. 24 Monate wären 2 Jahre und 22 Monate wären 2 Jahre minus 2 Monate. Also kommt es ungefähr hin. Große Mathematikerin in mir. Hammer. Also wenn ich mich verrechnet haben soll, tut es mir leid. Manchmal habe ich so Aussetzer und dann liege ich komplett falsch in meinen Vermutungen. Was ist passiert? Also wir können mal alles nach und nach durchgehen. Also mal kurz schauen, was war in den vergangenen Monaten so gewesen. Also wir waren ja auf diversen Konzerten und Veranstaltungen mit Carsten und dann ist etwas passiert. Ja, es ist ein bisschen dramatischer gestalten. Das finde ich immer ganz wichtig. Also ein bisschen, ne, muss auch mal sein. Ich gucke gerade, ich finde, habe ich keinen Übersichtskalender, was in den vergangenen Monaten war? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch ein bisschen Quatsch. Vergangene Veranstaltungen, da haben wir doch was. Vergangene Veranstaltungen. So, wir gehen mal zurück. Sind wir so verrückt und gehen mal auf. Ich gucke gerade meine Facebook-Timeline, Entschuldigung. Wir gehen mal einfach Januar 2016. Das stimmt doch gar nicht, das ist doch Quatsch. Da war es doch gar nicht. Ja, also, ist auch Quatsch. Im April 2016 waren Carsten und ich auf einer Geburtstagsfeier von einer. Also ihr merkt schon, ich habe diese dramatischen Pausen, was wir jetzt wahrscheinlich haben, jetzt die meisten ausgeschaltet. Also meine zwei Zuhörer. Einer von denen ist ausgeschaltet, der andere hört jetzt einfach weiter zu. Finde ich gut. Weiter so, Respekt. Also, im Herzen. März 2016 waren Carsten und ich auf einer. April 2016 waren Carsten und ich auf einer Geburtstagsfeier von einer guten Freundin von uns. Und auf dieser Geburtstagsfeier gab es reichlich Alkohol, wie immer, und Musik und Spaß. Ja, es gab sehr viel Spaß und irgendwann mal im besoffenen Kopf. Haben Carsten und ich beschlossen, dass wir gerne heiraten würden. Ja. Gesagt, getan. Nee, natürlich nicht. Also haben wir nicht mehr drüber geredet, weil wir dachten, oh Gott, wie peinlich. Das ist ja super unromantisch, wie wir das Ganze jetzt gemacht haben. Das können wir unseren Kindern niemals erzählen. So, auf einer Party ist im Burg. Das musste dann natürlich dann ein bisschen ausgeschmückt werden. Also, daher waren wir kurze Zeit später waren wir auf Mallorca im Urlaub und da in so einer ganz schönen romantischen Bucht. Und da hat der liebe Carsten mich nochmal gefragt, ob ich dann doch seine Frau werden möchte. Und ich habe ja gesagt. Und da waren wir auf einmal verlobt. Und haben angefangen, Hochzeit zu planen. Und im Laufe dieser Hochzeitsplanung habe ich festgestellt, dass Hochzeiten verdammt teuer sind. Also das war das Thema, was mich letztes Jahr enorm beschäftigt hat. Und zwar die Kostspieligkeiten, also wie kostspielig einfach so eine Feier sein kann. Wie sehr man sich da doch davon die Romantik verderben lässt, indem man auf den Preis ein bisschen achtet. Und Und dann haben wir angefangen, unsere Hochzeit zu planen. Und ein ganzes Jahr lang ging es nur um die Planung dieser Hochzeit. Und die Hochzeit, also angefangen mit allem, ne? Angefangen, wann sagen wir es den Leuten? Wie sagen wir es den Leuten? Wen laden wir überhaupt ein? Oder vielmehr war eigentlich die Frage, wie laden wir eigentlich nicht ein? Weil gefühlt haben wir alle eingeladen, die wir kannten. Es tut mir natürlich jetzt sehr leid, wenn jetzt genau die eine Person gehört, die nicht eingeladen wurden. Wahrscheinlich, keine Ahnung, keine Zeit gehabt. Ja, also es war schon ein bisschen krass. Also das ganze Jahr drehte sich nur um diese Hochzeitsplanung und Hochzeitsvorbereitungen und pipapo. Also man war gedanklich immer dabei. Also ja. Und bei mir war auch immer so ein bisschen so die Panik, scheiße, wie sollen wir das Ganze finanzieren? Scheiße, wie sollen wir das Ganze finanzieren? Und ja, das war so das, die Grundstimmung ein ganzes Jahr lang von April, sondern Mai 2016 bis Ende Mai 2017. Oh, da kommt jemand. Was ist los? Ich wollte wissen, was du noch dazu reingetan hast. Moment, ich muss mal kurz Pause drücken, oder? Ja. Wo war ich stehen geblieben? Hochzeitsplanung, ja, genau. Wir haben angefangen, die Hochzeit zu planen und im Mai haben wir das dann der Familie gesagt, Ende Mai haben wir es der Familie gesagt und allen unseren Freunden und Bekannten. Und dann ging es offiziell los. Also Hochzeitslocation hatten wir relativ fix. Den Ort, an dem wir getraut werden, auch. Es gab ja nur eine standesamtliche Trauung, es gab keine kirchliche Trauung. Einladungen mussten gemacht werden. Band musste gesucht werden, das musste gemacht werden, dies musste gemacht werden, Ja, das ganz große Thema, ganz großes Drama bei mir, das Kleid. Ich habe immer gesagt, ich bin viel zu cool für ein Hochzeitskleid. Ich bin zu cool dafür. Ich bin total erwachsen und total toll. Ich brauche kein Hochzeitskleid. Und 4 Wochen vor der Hochzeit saß ich auf der Couch und habe gefragt, ich hatte eine Prinzessin. Ja, was tun? Also habe ich nochmal mein Budget überschlagen, was nur drin ist, was nicht. Und habe gesagt, ach komm, Essen muss nicht sein. Kleid ist viel cooler. Nein, so war es natürlich nicht. Also da war noch ein bisschen was vom Budget über. Und ich bin dann, weil wir auch nicht so ganz, ganz knapp kalkuliert haben, was das Geld betrifft. Und ich bin natürlich rüber in einen Brautmodenladen am nächsten Tag und habe gesagt, so, habe so viel Geld. Guck mich an. Ich brauche ein Hochzeitskleid. Sofort. Ich heirate in 4 Wochen. Ja, und das erste, was ich direkt angezogen habe, ich gedacht, oh Mensch, hübsch, das ziehe ich nicht mehr aus. Das behalte ich jetzt einfach mal. Und das war dann mein Hochzeitskleid. Was ich am Ende eigentlich auch nicht bereue. Also, wahrscheinlich, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, das Kleid mir auszusuchen, hätte wahrscheinlich mein Kleid genauso doof gefunden, wie das ich auch ursprünglich hatte. Also, es war schon ganz gut, dass man da relativ fix alles hatte. Also, war super, das Kleid war toll. Hat allen gefallen, ich habe allen gefallen, ich habe mir selbst gefallen. meine Haare wurden auch wunderbar frisiert von Carstens Cousine, die es großartig gemacht hat. Also ich sah wirklich, ich sah aus wie ich selbst, aber anders. Kann man das so sagen? Ich sah aus wie, ne, wenn man so sagt, ne, bei Tüll und Tränen, oh, das bist du. Ja, das war ich, aber eine hübschere Version von mir. Das war schon ganz gut. So haben wir geheiratet. Es war eine sehr lustige Veranstaltung, die über mehrere Tage ging. Wir hatten einen Polterabend mit einer Band. Wir haben ein paar Tage lang, noch vor der Hochzeit, in den Garten von Carstens Eltern abgehangen und hatten da relativ viel Spaß mit unseren Freunden und Verwandten. Und am Samstag war dann die Hochzeitsfeier mit einer Band und einem DJ und dem großartigen Christian Steifen, der extra für uns einer seiner Songs umkomponiert hat. Wahrscheinlich hat er das nicht extra für uns gemacht, aber er hat es gemacht. So, während der Feier. Und das dann für den Eröffnungstanz gesungen hat. Danke nochmal an dieser Stelle. Es war wirklich wunderbar. Wirklich sehr schön. Also ich glaube, da haben uns sehr viele Leute drum beneidet, dass wir sowas hatten. Ja, es war eine schöne Hochzeit. Es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Ja, und nach der Hochzeit ging es dann weiter mit dem Eheleben. Viel mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. ja, wir waren noch ein paar Mal im Urlaub. Das war eigentlich so, dass das, was zwischen 2016 und 2017 an großen Veränderungen in unserem Leben gab. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Das ist einfach eine große Veränderung in deinem Leben und das, wie groß ist das denn jetzt eigentlich? Ja, gut, ich habe eine riesengroße, teure Feier geschmissen und am Ende habe ich einen Ring am Finger und zahle ein bisschen weniger Steuern. Das ist die große Veränderung. Und ich habe einen Ehemann. Und er hat eine Ehefrau. Das war's. Jetzt gibt nichts mehr, worauf man sich im Leben freuen kann. Hochzeit ist ja vorbei. Nein, Quatsch, natürlich ist es nicht. Also, ist es nicht. Es ist, geht weiter. Es wird immer viele tolle neue Dinge geben, die uns begleiten werden. Oh, jetzt werde ich ganz, ganz rührselig hier, Mensch. Ach ja, sonst, was gab's da? Was ist denn sonst irgendwie so musikalisch passiert oder sowas? Ich spiele nach wie vor ein bisschen Ukulele und stimmt, das habe ich auch nur gemacht. Ich habe angefangen, Anfang des Jahres so ein bisschen zu singen, beziehungsweise Ende letzten Jahres. Es reicht noch nicht aus, um es irgendjemandem anzutun, außer mir selbst und meinem Vocal Coach. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass eines Tages ich das doch irgendwie auf die Kette kriege. Zu singen. Und wir waren auf diversen Konzerten, was ein sehr wichtiges Konzert war für mich persönlich, die Guns N' Roses in Hannover. Quasi die Band meiner Kindheit überhaupt. Und ich war natürlich 2016 waren wir bei ACDC und da ist ja Axel schon als Sänger mit aufgetreten, als Gastsänger, weil der eigentliche Frontmann der Band nicht singen konnte. Und da war Axel mit dabei und zugegebenermaßen, ich bin nur wegen Axel ins Konzert gegangen, sonst hat mich eigentlich ACDC jetzt nicht so wahnsinnig groß gereizt. Ja, dann war ich natürlich total scharf drauf, die Guns N' Roses dann auch tatsächlich mal live zu sehen. Und dann war das im Juni 2017, war das dann soweit, ich glaube sogar einen Monat nach unserer Hochzeit, ging es dann nach Hannover. Ein absolut geniales Konzert. Also es fing ziemlich dramatisch alles an. Es waren gefühlte 300 Grad irgendwie. Und wir hatten Stau. Wir haben zwischen Ibbenbüren und Osnabrück 4 Stunden lang im Stau gestanden zwischen LKWs. Es war wunderschön und entsprechend hatten wir auch eine tierische Verspätung, als wir dann zum Konzert angekommen sind. Und das so, dass wir total die beschissensten Plätze überhaupt hatten, die man sich so wünschen kann. Ja, und dann ging das Konzert los. Ich habe natürlich nichts gesehen, nicht mal die Leinwand. Ich habe gar nichts gesehen irgendwie. Und irgendwann mal nach dem zweiten Song Genau, die haben angefangen, Welcome to the Jungle zu spielen. Ne? Die haben die ersten zwei Akkorde irgendwie von Welcome to the Jungle zu spielen. Und auf einmal kam so eine Hand von links irgendwie und dann hieß Hannover, liebes Hannover, irgendwie Ansage, Gewitter, Unwetter, bitte alle in das Messegelände rein. Da wir natürlich den Vorteil hatten, dass wir ganz nah an dem Messegelände dran standen, konnten wir sofort in dieses Gebäude rein und uns an den Rand stellen, sodass alle anderen dann irgendwie in die Tiefe rein mussten, wo die später strategisch betrachtet einen total beschisseneren, viel beschisseneren Platz hatten als wir anschließend. So. Und dann irgendwie nach einer Stunde oder sowas durften wir wieder raus, nachdem das Gewitter dann vorbei war. Und hatten entsprechend viel coolere Plätze als vorher. Also es hat zwischendurch ein bisschen geregnet und sonst was gemacht. Und die haben aber trotz des Unterbrechens hatten sie die volle Show durchgezogen. Ich glaube, die haben bis eins oder so gespielt und das war mega geil. Also es war echt ein cooles Konzert. Also hat mich auch ein bisschen nachhaltig beeindruckt, dass ich es immer noch weiß. Viele andere, an viele können man sich nicht mehr irgendwie nicht so ganz erinnern. Aber das war schon geil. Ja, und was ist das? Das war das Konzert. Das musikalische Highlight oder eins der vielen musikalischen Highlights. Natürlich hatten wir noch viele andere musikalische Highlights 2016, 2017. Was jetzt aktuell habe ich was für mich entdeckt und zwar Faber ist irgendwie so ein Sänger aus Zürich. Und ich habe ja schon beim letzten Podcast darüber berichtet, dass ich Zürich ja so furchtbar, furchtbar hässlich finde. Also dass es überhaupt keine Stadt für mich ist. Aber dieser Mensch, der hat eine gewisse Tristesse an sich, die diese Stadt für mich ein bisschen widerspiegelt. Also ich finde es gar nicht so schlecht, mit ihm Zürich zu verbinden. Faber heißt der nochmal. Die Texte sind, ich sag mal so, die sind nicht wirklich tiefgründig, tiefsinnig. Man muss nicht viel drüber nachdenken, aber es schafft Bilder im Kopf. Und das ist ja eigentlich ganz gut. Also dafür ist es ja immer so unterhaltsam. Und er hat einen ganz coolen Beat. Also er hat einen ganz coolen Sound, zu dem man noch ein bisschen abtanzen kann. Also ich mag's. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie so ein super Intellektueller oder irgendwie so ein. Ich kenne ihn ja nicht, keine Ahnung. Wie ist er das? Auf jeden Fall, der ist, ich habe mal letztens einen Bericht gelesen, letztens gestern, hat jemand geschrieben, es ist ein 24-Jähriger, der wie ein notgeiler 54-Jähriger schreibt. Und das würde ich auch so unterschreiben. Also die Texte wirken schon, sind ein bisschen schmutzig. Aber, ist okay. Passt. Das Konzert ist dann nächstes Jahr im März in Düsseldorf und im Zack. Und da freue ich mich drauf. Da habe ich auch schon Karten bestellt. Habe ich die Gefahr hin, dass es irgendwie ausverkauft sein könnte und man doch nicht mehr reinkommt. Das wollte ich eigentlich viel mehr über unsere Hochzeit erzählen. Jetzt habe ich ja das so ein bisschen im Zeitraffer irgendwie runtergerasselt. Was da passiert ist. Ich kann noch mal ein bisschen über unsere Hochzeit erzählen. Über den Hochzeitstag selber, was ich so schön fand, was ich vielleicht weniger schön fand. Wobei ich fand die alle super schön. Also es war ja alles schön. Also, was ich schöner fand oder noch schöner fand. Genau, was ich schön fand und was ich noch schöner fand. was ich so schön fand, war das Wetter an dem Tag. Also es war irgendwie, das war der heißeste Tag 2017. Und ich hatte ja mein traumhaft schönes Kleid, was ich vorher körperlich erworben habe, mit allem, was dazu gehört, einer Corsage, ganz viel Tüll und einer kleinen Schleppe. Das hatte ich alles an. Bei 30 Grad Hitze im Schatten. Ich weiß es, weil ich im Schatten saß die ganze Zeit. Und damit durfte ich dann den ganzen Tag verbringen. Aber nicht so schlimm. Ich glaube, anderen ging es da viel beschissener. Ja, es ging eigentlich irgendwie morgens früh los. Da wurde ich irgendwie frisiert und geschminkt, nachdem ich einen Tag vorher irgendwie mit Carstens Vater gesoffen habe und tierischen Kater hatte und die ganze Nacht nur gedacht habe, nein, du darfst nicht kotzen, du kannst nicht an deinem Hochzeitstag schon vor der Hochzeit kotzen, das geht nicht. Ja, am nächsten Morgen ging es dann los und ich war, glaube ich, auch ein bisschen unter so viel Adrenalin, dass der Kater doch relativ fix vorbei war. Und dann haben wir meine Haare gemacht, ich wurde gefrisiert, geschminkt. Dann von der Anni in mein Kleid reingezwängt, von Anni und Sina. Genau, ich war so aufgeregt und bin so verpeilt, dass ich alles vergessen habe. Ich habe vergessen, meine Schuhe anzuziehen, ich habe alles an Schmuck vergessen, was ich hatte. Ich habe echt komplett alles irgendwie verpeilt. Das bringt bestimmt ganz viel Unglück, weil ich habe extra alte blaue Ohrringe rausgekramt, die ich eigentlich anziehen wollte. Die witzigerweise meine Schwester mir eigentlich mal geschenkt hat. Und ja, meine Schwester konnte ja bei meiner Hochzeit nicht dabei sein. Ihre Ohrringe jetzt auch nicht. So. Warum sie nicht dabei sein so konnte, weil sie es nicht wollte. So. Sie war nicht da. Ja, und das ging halt so los und dann ging es halt zum Standesamt und ich war eigentlich bis dahin, war ich eigentlich auch relativ entspannt und hatte keinerlei große Nervositätsausbrüche. Kann man das so sagen? Ja, kann man, habe ich jetzt gerade. Und dann kam er zum Standesamt und ich habe Carsten gesehen und ich musste voll anfangen zu flennen. Keine Ahnung warum. Es war sehr komisch, es war ein sehr komischer Moment. Und irgendwie war Carsten auch ein bisschen, glaube ich, also nicht. Da war, ich glaube, der war in dem Augenblick nicht so von mir begeistert oder von mir gerührt, wie ich es gerne hätte, wahrscheinlich in dem Moment. Was mich dann noch mehr verstörte. Und bei der Firma habe ich mich eigentlich relativ schnell gefasst und wieder beruhigt und alles wieder gut. Und dann ging es erstmal nicht los. Also wir mussten erstmal eine halbe Stunde warten, bis wir ins Gebäude rein durften. Und es war eine etwas merkwürdige Situation. Da stand man so da, das Brautpaar. Und die Leute können da eigentlich wirklich gratulieren, weil zu was? Naja, und dann haben sich alle auf mich gestürzt und haben alle Fotos von mir gemacht. Und es war ein bisschen anstrengend da. Ja, okay, muss man da durch. Ja, dann kam die Trauung. Sie war gefühlt 10 Stunden lang. Der Typ hat, unser Standesbeamter hat permanent meinen Namen falsch ausgesprochen. Und das waren auch 300 Grad in dem Gebäude drin. Und ich sage, das sind alles die Dinge, die ich schön fand. Später kommen Dinge, die ich noch schöner fand. Und dann war die Trauung auch vorbei und wir konnten Fotos machen auf dem Balkon vom Stadtmuseum von Ebenbüren, also ein bisschen royal, war sehr, das fand ich sehr schön. Und dann ging es dann zu Carstens Eltern zum Kaffee und Kuchen. Ich war immer noch so aufgeregt und irgendwie noch so aufgekratzt und konnte, habe nicht viel essen können. Aber es hat sich auch ein bisschen, muss ich sagen, das Kuchenessen hat sich ein bisschen gezogen für mich. Das hat war ein bisschen zu lang. Also für meinen Geschmack war das ein bisschen zu lang, aber man hätte da, ich wusste ja auch nicht, was hätte man anders machen können. Keine Ahnung, man hätte die Zeit sonst überbrücken können irgendwie. Ja, und dann ging es mit dem Partybus zur Location. Im Partybus waren wieder 300 Grad. Ja, es waren gefühlt 300 Grad. Das Gute war, ich habe so viel geschwitzt an dem Tag, ich musste nicht auf Klo. Lag ich wirklich eine Woche lang, konnte ich nicht schlafen, weil ich nicht wusste, wie ich in meinem Hochzeitskleid auf Klo gehen kann. Und an dem Tag hat sich das Problem von alleine geregelt, weil ich einfach nicht musste, weil ich wirklich alles rausgeschwitzt habe. Ja, und dann ging es halt zu der Lokalität, wo wir gefeiert haben, in dem wunderschönen Hagen ATW. Hagen am Teutoburger Wald im Jägerberg. Zum Jägerberg? Die heißen zum Jägerberg, ne? Und da gab es erstmal ordentlich Alkohol, Essen, Trinken. Es war irgendwie ganz cool. Ja, und dann habe ich mich beim Essen so mit anderen Leuten unterhalten und unter anderem, also es war so, dass der DJ, den wir zu dem Abend eingeladen haben und die Band halt auch, was zu essen bekommen haben und der DJ saß halt am Tisch, also der saß nicht alleine draußen, sondern saß bei den Gästen am Tisch, weil zwei oder drei Leute spontan absagen mussten. Und dann war der einfach mal nicht da, war bei seiner Anlage und das hat sich so ein bisschen bei dem Essen entzogen. Und ich habe mich halt zu einem Gast hingesetzt, habe ich mit der unterhalten. Und irgendwann mal kam der DJ und ich meinte aus Spaß, oh, jetzt sitze ich auf deinem Platz, wahrscheinlich, du wirst wahrscheinlich wieder drauf, soll ich aufstehen? Und der nur, ja. Krass. Er hat die Braut einfach vom Platz gejagt. Und ich wollte heute den Stern auf und gehe. Du weißt, setz mich um. Naja. So war das dann. Und war aber jetzt auch nicht schlimm. Also es war eine lustige Anekdote, die ich halt heute mich immer noch ändern kann. Ja, und dann war mal, es war auch so warm die ganze Zeit. Ne? Man musste unseren Eröffnungstanz nach hinten verschieben. Um eine Stunde, weil es aber viel zu warm war einfach drin. Und dann ging der Eröffnungstanz los. Wir haben natürlich vorher nicht geprobt, nicht geübt. So, dass wir komplett, wir haben getanzt, sagen wir so. Also das Event, also das Ereignis an sich oder das Lied an sich war ja schon eigenes genug. Ja. Das haben wir dann, das wollten wir nicht mit unserem überragenden Tanz in Schatten stellen. Also das war natürlich ganz gut. Das war alles extra gemacht. Ne? Wir haben extra geschissen getanzt, damit die Musik viel besser zur Geltung kommt. So, jetzt ist es raus. Das war unser Eröffnungstanz. Dann hat die Band, die richtige Band, losgelegt. Also die richtige Band, aber das ist jetzt halt, die wir für den Abend engagiert haben, die wir bezahlt haben. So, und dann die haben wir mal losgelegt und angefangen zu spielen. War nett, also war echt cool, also ich fand es ganz gut. War dann das letzte Stück und wir wollten halt einen Zug erbauen, dann haben die den Zug gespielt und haben wir den ersten beiden Akkorden angefangen und das war ein Hoch auf uns, ein Song, den ich absolut hasse. Und ich bin nach vorne gerannt und habe nur geschrien, das nicht! Und da was anderes gespielt. Ja, das war unsere Hochzeit. Ja, es wurde sehr, sehr viel getrunken. Und zwar hammer viel. Aber schön. Ich würde es, so nicht nochmal machen. Also jetzt nicht, vielleicht würde ich einfach einen anderen Mann heiraten. Quatsch, nein, natürlich nicht. Nein, ich würde alles nochmal genauso machen. Ja, doch, wahrscheinlich. Aber ich würde es einfach nicht nochmal tun. Also wozu? Man hat es ja schon mal gemacht. Und es war gut. Also, ja, das war eigentlich das wichtigste Ereignis 2017 neben dem aufgeräumten Schlafzimmer. Und damit möchte ich jetzt auch meinen Podcast für heute beenden. Ich danke euch viel recht herzlich für das Zuhören. Ich wünsche euch einen echt schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!